ein Held? Würdest du über diese kleine Spalte springen und die Ketten meines Vaters zerschlagen? Bitte, Link, hab ein Herz.